Kundgabe 655. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.11.1938. Verbindung mit Gott nötig zum Empfangen des Wortes Gottes und der göttlichen Weisheiten. Das Wesentliche der Erdenlaufbahn wird immer die Vereinigung mit Gott bleiben. Alles andere ist nichtig und unwahrscheinlich. Und so kann ein Mensch im Vollbesitz aller geistigen irdischen Fähigkeiten sein und doch nicht den wahren Grund des Seins erkennen, so er die Gesamtschöpfung nicht in dem Sinne betrachtet, wie es erforderlich ist, um die Verbindung mit Gott zu erlangen. Denn nichts ist dem Menschen hinderlicher, als im Bewusstsein eigener Fähigkeit und Begabung zu verbleiben, die ihn von der wahren Erkenntnis fernhält. Denn die wahre Erkenntnis wurzelt allein in dem Gefühl des Nichtseins der ewigen Gottheit gegenüber. Dann erst sucht der Mensch die Verbindung mit der Gottheit. Und dann erst kann die geistige Arbeit an sich selbst in Angriff genommen werden. Ohne diese Erkenntnis aber bleibt der Mensch im Wahnglauben seines Wertes blind. Und alle seine Weltweisheit ist nur ein desto größeres Hindernis, je mehr sie ihn in seiner Erhabenheit bestärkt. Wollet ihr Gott erkennen, dann schauet auf zu ihm. Doch aufschauen könnt ihr nur zu ihm in tiefer Demut und Erkenntnis eures nichtigen Ichs. Und dann erhebet euch der Herr, denn seine Weisheit ist immer und ewig dieselbe. Doch was ist Menschenweisheit dagegen? Und wer diese zu besitzen wähnt, ist wenig weise vor dem Herrn. Den göttlichen Geist in sich zu erwecken, das allein ist weise und recht vor Gott. Denn nur dann kann er sich Weisheiten zu eigen machen, die Gott selbst ihm vermittelt und die alle irdische Weisheit in den Schatten stellt. Und es wird daher das einzig Erstrebenswerte im Leben sein, sich im Geist mit Gott zu verbinden und dann vom ewigen Schöpfer und himmlischen Vater, dem Lehrmeister aller göttlichen Wahrheit, gewürdigt zu werden, diese zu empfangen. Und darum ist nur eine restlose Hingabe an ihn vonnöten, um sich in größter Weisheit und klarstem Erkennen zu befinden. So wird alles menschliche Wissen nur eitel Stückwerk sein, doch tiefgründig und unbegrenzt das Wissen um göttliche Wahrheiten, wo die göttliche Wahrheit in reinster Form dem Erdenkind geboten wird. Und so wird sich nimmer bestreiten lassen, dass jeglicher Eingriff der ewigen Gottheit immer nur bezweckt, das Wissen der Menschheit zu vertiefen. Es soll der Mensch gleichsam in die Lage gesetzt werden, ohne irdische Hilfe sein Wissensgebiet zu vergrößern. Und das durch göttliche Hilfe, um wiederum in den Erdenmenschen das Verlangen zu erwecken, gleichfalls die Verbindung mit Gott eifrigst anzustreben, auf dass ihnen gleicherweise das Wissen um Dinge erschlossen werde, die zur Erkenntnis der Schöpfung beitragen und somit auch den Glauben an den ewigen Schöpfer festigen. Alles Leben gewinnt an Inhalt, sobald der Mensch ein rechtes Bild hat von der ewigen Gottheit und ihrer Schöpfung. Und er sucht nun, jede Handlung in Einklang zu bringen mit der göttlichen Weisheit. Er sucht möglichst, in der rechten Ordnung, nach dem anerkannten Willen Gottes zu leben und bangt und fürchtet sich vor einem Rückfall in die geistige Blindheit. Und er wird sich nun wieder um Hilfe flehend an die ewige Gottheit wenden. Und eilfertig werden die geistigen Freunde das Erdenkind unterstützen, auf dass nur immer der Wille und das Verlangen nach geistiger Wahrheit rege bleibt und ihm immer wieder Erfüllung werden kann. So bleibt der Mensch allein wissend und wahrhaft weise, der sich in aller Demut dem Herrn verbindet, der, ohne diese Verbindung erstrebt zu haben, nichts mehr beginnt und somit sein ganzes Wesen durchdrungen ist von der Liebe zu Gott, die sich nur immer in dem Verlangen nach endlicher Vereinigung äußert. Und deshalb gehen oft die Menschen so völlig nutzlos durch das Leben, weil sie das Wesentliche nicht erkennen. Denn ohne diese Erkenntnis ist alles Denken und Handeln wertlos. Es bewegt sich nur in irdischer Richtung und trägt zur Förderung der Seele nicht das Geringste bei. Darum ist die wahre Weisheit nur dort zu suchen, wo die Verbindung mit dem Herrn innigst erstrebt wird. Denn dort unterweiset der himmlische Vater selbst, und sein Lehramt ist wahrlich über jeden Zweifel erhaben. Er gibt reinste, lauterste Wahrheit den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind. Amen.